2. Die Leute sind in einer Wohnung im Hochhaus in der Böttgerstraße. Und Tennis spielen? Kann man das denn hier in Kleinstadt machen? Ich würde gerne mal Tennis spielen. Ja, sicher. Wir haben einen schönen großen Sportplatz. Da sind auch Tennisplätze. Und ist das weit? Ich meine, ich habe doch kein Auto. Muss ich da Bus fahren? Nein, das ist nicht so weit. Da kann man hinlaufen. Also, du gehst hier die Böttgerstraße geradeaus, dann rechts in die Florianstraße, über den Theaterplatz und in die Wilhelmstraße. Gleich hinter der Bank ist eine kleine Straße, die Trimmstraße. Da musst du aufpassen, die ist leicht zu übersehen. Da musst du rechts rein. Also, rechts in die Trimmstraße und immer geradeaus. Der Sportplatz ist dann links, direkt an der Weser. Der ist wirklich schön und Tennis spielen ist dort auch gar nicht so...